Porsche braucht Geld und zwar dringend. Seit den verlorenen Wetten auf die erfolgreiche Übernahme von Volkswagen ächzt die Sportwagenschmiede unter einem Schuldenberg von 9 Milliarden Euro. Allein die Zinslast zehrt inzwischen an der Substanz des Unternehmens. Doch die Banken halten sich weiter zurück. Einerseits gelten seit der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich schärfere Kreditbedingungen. Zum anderen hat der Ruf der Zuffenhausener im Zuge der gewagten Börsenspekulationen zur Finanzierung der VW-Attacke merklich gelitten. Hier dürfte noch so manche Rechnung offen sein, die jetzt beglichen wird. Also muss Porsche nach anderen Geldgebern suchen. Der Kreditantrag bei der staatlichen KfW bei 1,75 Milliarden Euro soll jetzt nachgebessert werden, nachdem der erste glatt durchgefallen ist. Dabei lassen sich die Zuffenhausener auch nicht von den erheblichen Widerständen in der Politik beirren. Allein dies macht deutlich, wie groß die finanzielle Not inzwischen sein muss. Ein solches Umfeld ist aber zugleich idealer Nährboden für Gerüchte und Spekulationen über neue Beteiligungsstrukturen, zumal in der Branche längst jeder mit jedem redet. Die Absatzkrise lastet schwer auf den Konzernen, dazu kommen gewaltige Überkapazitäten und ein wachsender Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Kein Wunder, dass die Autobauer rund um den Globus inzwischen viele Berührungsängste verloren haben. Doch warum sich nun ausgerechnet der ebenfalls taumelnde Daimler-Konzern an Porsche beteiligen sollte, ist schwer nachzuvollziehen. Eine rein schwäbische Liaison brächte für Porsche gewiss viele Vorteile, frisches Geld und einen verlässlichen Investor. Doch für Daimler würden sich kaum Vorzüge bieten. Der Umweg über den Porsche-Mehrheitsanteil an Volkswagen würde zwar theoretisch auch Zugang zur geballten Innovationskraft von VW bieten, doch daran wiederum kann Volkswagen kein Interesse haben, ganz abgesehen von den möglichen kartellrechtlichen Problemen einer solchen Verbindung. Das gewichtigste Argument gegen eine Daimler-Porsche-Beteiligung aber ist die eigene Finanznot der Stuttgarter. Der einst so strahlende Stern hat inzwischen hässliche Kratzer bekommen. Daimler steckt tief in den roten Zahlen. 47.000 Mitarbeiter stecken in Kurzarbeit, den übrigen wurden Arbeitszeit und Lohn gekürzt. Für eine milliardenschwere Beteiligung fehlt schlicht das Geld. Dennoch könnte Porsche von den Gerüchten profitieren. Derzeit verhandelt der Sportwagenbauer mit dem Emirat Katar über einen möglichen Einstieg. Die gegenwärtigen Spekulationen könnten die Gespräche beschleunigen, helfen, um aus Sicht des Porsche-Vorstandes eine Katastrophe zu verhindern. Platzt das Katar-Geschäft, bliebe wohl nur noch der Ausweg, dass Volkswagen den Zugriff erhält. Der Goliath sich also am Ende doch gegen den David durchsetzen kann.